fälschlicherweise behauptet habe, der Klassengegensatz, sondern der Widerspruch zwischen den noch unterentwickelten Produktivkräften und den unbefriedigten Bedürfnissen der Bevölkerung. So wurde begründet, dass sich das Regierungshandeln jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes konzentrierte. Ironischerweise war es der wirtschaftspolitische Erfolg, der zuerst zu große Erwartungen und dann bittere Enttäuschungen hervorrief. Intellektuelle und Studierende hofften auf mehr demokratische Mitbestimmung. Eine Preisreform führte 1988 zu einer Verteuerung der Lebensmittel, zu hoher Inflation und Panikkäufen. Bei einem Großteil der Bevölkerung entstand der Eindruck, dass sich Parteikader und ihre Familien in dem dualen System von Planwirtschaft und Marktwirtschaft durch Korruption, Unterschlagung und illegale Geschäfte persönlich bereicherten. Im Mai 1989 kam es in zahlreichen Städten zu Massenprotesten, die am 4. Juni mit der Niederschlagung von Protesten in Beijing durch die Volksbefreiungsarmee blutig endeten. Angesichts der finalen Krise des Staatssozialismus in Osteuropa erwarteten viele westliche Beobachter auch in China einen Systemwechsel. Doch die KP-Führung zog aus dieser Krise und der Auflösung der Sowjetunion 1991 ihre Lehren. Politisch schlussfolgerte man, dass die Partei den Tendenzen zur bürgerlichen Liberalisierung nicht nachgeben dürfe, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft die Führungsrolle behalten müsse. Auch das Prinzip, die Partei muss die Gewehre kommandieren, wurde bestätigt. Um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, konzentrierte sich die Führung wieder auf die Entwicklung der Wirtschaft und Steigerung des Wohlstands. Mit seiner berühmten Reise in die Sonderwirtschaftszonen des Südens gab der Greise Deng Xiaoping 1992 das Signal für eine forcierte Öffnung zum Weltmarkt, um im großen Stil ausländisches Kapital anzuziehen. Die Parteiführung bot China als Billiglohnland und Werkbank der Welt an, verfolgte aber das Ziel, langfristig durch einen Technologietransfer zu den westlichen Industrieländern aufzuschließen. Im Boom der 90er und frühen Nullerjahre entstand eine große, wohlhabende, urbane Mittelschicht. Andererseits wurden Teile der angestammten, in Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiterschaft durch Werksschließungen und Entlassungen degradiert. Für die absolute Priorität des Wirtschaftswachstums nahm die Regierung wachsende soziale Ungleichheit, Auswüchse der Korruption, Umweltverschmutzung und die Vernichtung bäuerlicher Existenzen zunächst in Kauf. Nicht zuletzt durch die Zunahme von Arbeitskonflikten und lokalen Bürgerprotesten versuchte die Parteiführung um den damaligen Generalsekretär Hu Jintao 2002 bis 2012 unter dem Motto »Harmonische Gesellschaft« Fehlentwicklungen zu korrigieren. Unter anderem wurde die ländliche Krankenversicherung wieder aufgebaut, die Agrarsteuern abgeschafft, mehr Ressourcen für die Dorfentwicklung bereitgestellt, eine städtische Sozialversicherung eingeführt und die Arbeitsgesetzgebung moderat zugunsten der Beschäftigten verbessert. Die enorme Korruption und Selbstbereicherung der Staatsklasse bekam die Führung um Hu allerdings nicht in den Griff. Die Parteiführung um Xi Jinping betreibt seit 2012 eine starke Rezentralisierung der Befugnisse, um in allen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft die Führungsrolle der Partei zu stärken. Wie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt, appelliert Xi an sozialistische Moral und setzt ideologische Kampagnen ein, um in Partei und Armee die Gedanken zu vereinheitlichen. Ob es ihm gelungen ist, die Korruption einzudämmen, ist umstritten. Eine Rückkehr zum Klassenkampf der Mao-Ära soll es jedenfalls nicht geben. Xi zufolge ist der Hauptwiderspruch der chinesischen Gesellschaft der Widerspruch zwischen dem ständig wachsenden Bedürfnis der Bevölkerung nach einem schönen Leben und der unausgewogenen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Bis 2049, zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik, soll China ein entwickeltes Industrieland und eine Weltmacht sein. Ob dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, bleibt offen. Bisher hat es die Kommunistische Partei Chinas in ihrer 100-jährigen Geschichte immer geschafft, Krisen zu begegnen, selbst jenen, die sie durch schwerwiegende strategische Fehlentscheidungen selbst ausgelöst hatte. . 2007 bestand die Partei, deren Kader früher zu zwei Dritteln soziale Aufsteiger aus proletarischen und bäuerlichen Milieus waren, nur noch zu 10% aus Arbeitern. Dafür zu über 30% aus Funktionären und Angestellten, ebenfalls zu fast 30% aus Managern und Technikern sowie zu über 4% schon aus Privatunternehmern. Nachdem Deng Xiaoping 1978 Paramount Leader der Volksrepublik China geworden war, begann die wirtschaftliche Liberalisierung des Landes hin zu einer Wirtschaft, in der der Großteil der Produktionsmittel offiziell oder inoffiziell in privater Hand liegt. Für die globale Linke war daher der Fall lange klar. In China ist die Restauration des Kapitalismus, ebenso wie in den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes, vollumfänglich geschehen, mit dem kleinen Unterschied, dass es weiterhin von einer sich kommunistisch nennenden Partei regiert wird. Dieser kleine Unterschied stellt aber etliche materialistische Analysten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder vor Rätsel, denn seit dem Auftritt Xi Jinpings im Jahr 2012 als wichtigste Figur Chinas erlebt, so scheint es zumindest, der Marxismus ein Revival in China. So steigen die Zahlen wissenschaftlicher Arbeiten über die Werke Marxens und Engels seit einigen Jahren kontinuierlich. Der Bezug auf das marxistische Erbe wird in kitschigen Animes oder Marx-Statuen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und auch das Vokabular der chinesischen Führungsriege klingt wieder stärker nach dem Versuch, eine sozialistische Weltrepublik zu erkämpfen. Kurz, anders als lange, könnte man es der Kommunistischen Partei Chinas in der jüngeren Vergangenheit zumindest abnehmen, ernsthaft die Überwindung des Kapitalismus anzustreben. Doch was ist von diesem marxistischen Revival zu halten? Kann eine sozialistische Marktwirtschaft überhaupt irgendetwas anderes sein als Marktwirtschaft? Meint es die chinesische Führung wirklich ernst mit ihrem Rückbezug auf die Klassiker? Bleibt am Ende womöglich nicht viel mehr übrig als Kitsch und Pathos? Was können Mao und Lenin und erst recht Marx und Engels für die Kommunistische Partei Chinas heute mehr sein als Galionsfiguren und Säulenheilige, die eine Kontinuität und daraus geschöpfte Legitimität verbürgen sollen, über die diese Partei längst nicht mehr verfügt? Aber so einfach ist es, näher betrachtet, nicht. Das Beispiel Chinas zwingt uns nicht nur dazu, die Formel vom Ende des Kommunismus nach 1989 stark zu relativieren, sondern auch dazu, die Geschichte des Kommunismus vor 1989 selbst noch einmal zu reinterpretieren. Auch wenn man den Exaltationen nicht auf den Leim geht, mit denen eine ausgedehnte internationale Literatur jeglicher Couleur das chinesische Entwicklungsmodell als erfolgreichere Antithese zum liberalen, mit Menschenrechtspostulaten verknüpften, konflikthaften westlichen Entwicklungsmodell rühmt, die Frage ist dennoch ernsthaft zu prüfen, wie die Residuen eines kommunistischen Macht- und Gesellschaftssystems und wie selbst die kulturrevolutionären Exzesse der Mao-Ära sich in das Bild eines welthistorisch präzedenzlosen Entwicklungsschubs fügen, den China als das älteste Reich der Welt in den vergangenen Jahrzehnten unzweifelhaft durchlaufen hat. Und Und sind es eigentlich nur Residuen? Wirkt nicht manches, was man als überkommenen ideologischen Formelkram abtun oder als eine neototalitäre Mind-Control und geistige Konditionierung für anachronistisch halten möchte, schon wieder beunruhigend modern und zeitgemäß? Stellt das kommunistische China von heute womöglich alle unsere konventionellen Weisheiten in Frage, wonach eine gesellschaftliche Pluralisierung und sozialökonomische Höherentwicklung sich früher oder später in einem Bedürfnis nach Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, persönlicher Selbstbestimmung und liberaler Selbsttätigkeit geltend machen müssten? Und wird womöglich das, was man historisch als Kommunismus bezeichnet hat, im heutigen China entgegen allen Erwartungen gerade noch einmal neu erfunden oder jedenfalls reformatiert? Aber vielleicht hatte der Kommunismus ja auch im 20. Jahrhundert schon viel weniger mit Gemeinwirtschaft in einem emphatischen Sinne zu tun, als mit der Akkumulation und Zentralisierung staatlicher, ökonomischer und militärischer Macht in den Händen einer neuen, als Nomenklatura verschweißten politischen Klasse. Und statt mit sozialer Gerechtigkeit oder Egalität eher mit beschützender Kollektivität und einem Aufgehobensein in einem großen, starken, unhinterfragbaren Ganzen. Im Banne des Schicksals der verblichenen KPDSU und Sowjetunion steht die Kommunistische Partei Chinas bis heute. In einer Geheimrede im Dezember 2012 vor Parteikadern hat der neu gewählte Vorsitzende Xi Jinping dieses Schicksal noch einmal als Menetekel für die KPC beschworen. Warum ist die Sowjetunion auseinandergefallen? Warum ist die Kommunistische Partei zusammengebrochen? Ein wichtiger Grund dafür ist, dass sie in ihren Idealen und Überzeugungen schwankte. Schließlich bedurfte es zur Auflösung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nur eines stillen Wortes von Gorbatschow und eine große Partei war vergangen. Am Ende trat niemand hervor, der Widerstand geleistet hätte. Um daraus für China zu schließen: Wir sind eine der großen Mächte und wir können uns absolut keine subversiven Irrtümer erlauben, wo es um die fundamentalen Fragen geht. Wenn das einmal passiert ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Man könnte so gut wie jede wichtige Entscheidung und Ausprägung der Politik und Ideologie der KPC als eine Antwort auf die Politik und Ideologie der sowjetischen Bruderpartei interpretieren, die als Vorbild und Rückhalt diente und doch von früh an auch ein Rivale war. Das trat zum ersten Mal offen zutage, als die KP Chinas sich 1956 der Entstalinisierung Chruschtschows entgegenstellte und als Mao 1957 beim Welttreffen der kommunistischen Parteien in Moskau zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution den neuen sowjetischen Doktrinen einer friedlichen Koexistenz betont kriegerisch entgegentrat, indem er seine aus dem Koreakrieg stammende Parole »Die Atombombe ist ein Papiertiger« zitierte, die Gefahr einer gegenseitigen atomaren Vernichtung glatt beiseite wischte und sein weltrevolutionäres Credo verkündete. »Der Ostwind besiegt den Westwind.« Der Ostwind, das war jetzt vor allem das aufstrebende China. Auf dem Höhepunkt der Spannungen mit der UdSSR und des immer weiter eskalierenden Indochina-Krieges tauchten plötzlich 1971 Henry Kissinger als Sicherheitsberater des Weißen Hauses und 1972 dann Präsident Richard Nixon in Peking auf und eröffneten ein weltpolitisches Dreiecksspiel, das die gesamte Architektur des Kalten Kriegs noch einmal entscheidend veränderte. Erst diese neue Multipolarität mit Europa und Japan als weiteren Playern ermöglichte es letztlich der Sowjetunion wie der Volksrepublik China, nach dem Tod Maos 1976 bzw. dem Tod Brezhnevs 1982 aus ihrem eigenen Schatten zu treten, hier in Form der Modernisierungspolitik Deng Xiaopings ab 1982, dort in Form der Perestroika Gorbatschows ab 1985. Aber der Moment einer weltpolitischen Wiederannäherung der beiden kommunistischen Großmächte, der Besuch Gorbatschows in Peking Ende Mai 1989, auf dem Höhepunkt der Studentendemonstrationen und Arbeiterstreiks im ganzen Land, die die parallelen osteuropäischen Bewegungen in ihrem Umfang weit übertrafen, wurde auch schon wieder zum Ausgangspunkt einer neuerlichen, abrupten Trennung ihrer Entwicklungswege. Die Schlussfolgerungen, die Deng aus dem sowjetischen Scheitern zog, waren von ungewöhnlicher Kühnheit. Einerseits formulierte er 4 Hauptprinzipien, an denen die Partei jetzt und in aller Zukunft eisern festzuhalten habe. Den sozialistischen Weg gehen, an der Diktatur des Proletariats festhalten, die führende Rolle der kommunistischen Partei bewahren, den Marxismus, Leninismus und die Mao-Zedong-Ideen verteidigen. Diese Maximen eines kompromisslosen Machterhalts verknüpfte Deng im Gegenzug aber mit der Aufforderung an seine Partei, nicht zum alten Modell einer bürokratisch gesteuerten, integrierten Staatswirtschaft zurückzukehren, wie es ein Großteil der von den Unruhen erschütterten Führung wollte, weil das den unmittelbar drohenden Staatsbankrott nur beschleunigt und früher oder später zum Sturz des Parteiregimes geführt hätte. Stattdessen sollten die lokalen und regionalen Parteikomitees und das mit ihnen unmittelbar verflochtene Management der Staatskonzerne freie Hand erhalten, Einkünfte auf den expandierenden Weltmärkten zu generieren, sich dem ausländischen Kapital als Werkbank der Welt anzubieten, die schwerindustrielle Basis, das Herzstück der sozialistischen Aufbaupläne, mittels technischer Innovationen drastisch zu rationalisieren oder abzuwickeln, sich dazu aller sozialen Garantien gegenüber den eigenen Arbeiterschaften auf Lohn und Beschäftigung, Wohnung und Renten rücksichtslos zu entledigen und auf diese Weise für sich selbst wie für Staat und Partei Devisen zu verdienen und wohlhabend zu werden. In gewisser Weise bestätigte Deng damit Maos Diagnose, die der Entfesselung der Kulturrevolution von Anfang an zugrunde gelegen hatte und die in den Monaten vor seinem Tod 1976 von der sogenannten Viererbande um die Mao-Witwe Jiang Qing wieder aufgegriffen worden war. Nämlich, dass die Bourgeoisie in der kommunistischen Partei selbst sitze und es noch schlimmer als die Kapitalisten treibt. Und münzte sie stattdessen in eine positive, diametral entgegengesetzte Strategie um. Seine neue Faustformel: in wirtschaftlichen Fragen gelockerte Kontrolle, in politischen Fragen strikte Kontrolle, verband den kollektiven Selbsterhaltungstrieb der Partei mit den unterdrückten Instinkten, die sich auch überall sonst in der postkommunistischen Welt im Zugriff jüngerer Parteikader und Geheimdienstler auf das herrenlose Staatsvermögen geltend machten. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Die oligarchische Wirtschaftselite in China blieb, anders als in Russland, noch immer über die kommunistische Partei zentralistisch eingebunden. Über das System der Nomenklatura sowie über die Kontrolle, die die Partei vermittels der staatlichen Planvorgaben, der daran geknüpften Kreditvergaben der staatlichen Banken und der stets notwendigen Genehmigungen jederzeit auch über die neuen großen Privatunternehmen ausübt. Damit wurde ein ganz neues, hybrides System geschaffen, in dem die kapitalistischen Prinzipien des Wirtschaftens und Dynamiken des Akkumulierens sich fast ungehindert und exzessiv entfalten können, während die Partei nach Leninschem Rezept die Kommandohöhen des Staates wie der Wirtschaft eisern besetzt hält und sich in nahezu jeder gesellschaftlichen Funktion und Entscheidung das letzte Wort und zumindest ein Vetorecht vorbehält. In gewisser Weise ist dieses Regime mehr als nur eine aufgefrischte Diktatur. Das Land wird im Kern nach alter sowjetischer Weise noch immer mittels der roten Maschine regiert, roten Telefonen mit 4 Nummern, die sich ausschließlich untereinander verbinden. Sie sind Ausweis der Zugehörigkeit zur innersten Machtelite und stehen in den Büros von ungefähr 300 Personen, die die Ministerien, Provinzverwaltungen, Sicherheitsapparate, das Militär, die Medien und die großen Staatsunternehmen leiten. Dieser Personenkreis ist mehr oder weniger identisch mit den 370 Mitgliedern und Kandidaten des Zentralkomitees, die alle 5 Jahre ein 25-köpfiges Politbüro nach vorbereiteten Listen wählen, sprich akklamieren. Hier im Politbüro werden, oft unter Einschaltung der informellen Parteiältesten, nach sorgfältig austarierten Verfahren und möglicherweise auch nach Kontroversen, die aber geheim bleiben, schließlich die 9 Mitglieder des Ständigen Ausschusses gekürt, die ihrerseits in hierarchischer Abstufung von Nummer 1 bis 9 das innerste Sanktum der Macht bilden. Unter ihnen ist der für eine 10-jährige Amtsperiode gewählte Generalsekretär, der in Personalunion auch Staatspräsident und Oberkommandierender ist, mehr als nur ein Primus inter pares. Aber im Namen welcher Ideologie und welcher übergeordneten Zielsetzung wird diese hermetische Kontrolle ausgeübt? Das höchste Ideal und das endgültige Ziel der Partei ist die Verwirklichung des Kommunismus, heißt es im ersten Absatz des Statuts der Kommunistischen Partei Chinas, das in bezeichnender Koinzidenz auch ihr Programm ist. Alle Mitglieder haben beim Eintritt das Gelübde abzulegen, ihre Kräfte diesem höchsten Ziel zu widmen, das allerdings nirgends näher definiert wird. Die Verkörperung des Kommunismus, ein lateinischer Begriff, der in seiner chinesischen Umschreibung etwa bedeutet, die gemeinsame Wiedergeburt der Herrschaft der Gerechtigkeit, ist in vollendeter Selbstreferenzialität stattdessen die Partei selbst. Ein größerer Gegensatz zu der von Karl Marx im Kommunistischen Manifest 1848 verwendeten Zielbestimmung einer Assoziation, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung der freien Entfaltung aller wäre und nicht umgekehrt, lässt sich schwerlich denken. Laut Xi Jinping bilde die hervorragende traditionelle Kultur Chinas unsere substanziellste Softpower. Nach innen hin wie im internationalen Maßstab. Nicht erst mit dieser Rede ist in aller Form bestätigt, was konservative Enthusiasten einer überlegenen chinesischen Supraplanung westlichen Managern und Auditorien unermüdlich erklären. Dass China seit alters her über eine Vision der großen Gemeinschaft, Datong, verfüge, die mit dem modernen Ziel des Kommunismus praktisch identisch sei. Dieser Verwirklichung einer großen Gemeinschaft habe die Volksrepublik China, geführt von der Kommunistischen Partei, durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch stets zugestrebt. Einer geistigen Vision folgend, die, anders als die hektischen Länder des Westens, in großen Zeiträumen denke. Danach werde im Jahr 2021, zum 100. Jahrestag der Gründung der Partei, China das Etappenziel einer entwickelten Gesellschaft mittleren Niveaus erreicht haben, um im Jahr 2049, zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik, einen Zustand der technischen und kulturellen Entwicklung zu erreichen, der es ihm ermögliche, seinem Ziel endgültig näher zu treten. So steht es im Statut von 2007. Aus einem vorwiegend agrarischen Binnenland, das China noch in den frühen 80er Jahren war, ist ein Land der vernetzten Megametropolen geworden. Aus einem abgeschlossenen Staatswesen eines, dessen Bürger als Studenten, Touristen, Geschäftsleute oder Existenzgründer seither in die ganze Welt ausschwärmen und erneut auf allen Kontinenten entweder Kolonien bilden oder aber, das ist neu, in die jeweiligen Mehrheitsgesellschaften diffundieren. Fast müsste man sagen, dass die Chinesen dabei sind, zum Weltvolk par excellence zu werden. Aber dabei ist ihnen, trotz des Zuwachses an Weltläufigkeit, Bildung und Wohlstand, der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Wenn im alten China der Clan, die Familie, das Dorf oder das Viertel und im maoistischen China die Danwei, die Arbeitseinheit, die auch Wohnung und Ehestiftung, medizinische Versorgung und Kindererziehung organisierte, das Zentrum des sozialen Lebens war, so sind im Zuge der Wirtschaftsreformen, die Dunways wie die Dörfer größtenteils aufgelöst worden. Durch millionenfache Binnenmigration sowie die langjährige Ein-Kind-Politik ist die monadenhafte Masse von Einzelnen, von Jungen und Alten, sowie im günstigsten Fall von Kleinfamilien entstanden, die in einer früher nie gekannten Isolation leben. Unter direkter Abkehr von der als gefährlich betrachteten Hyperpolitisierung maoistischen Stils werden die Bürger nicht einmal nominell noch zu irgendwelchen Pseudo-Wahlen oder sonstigen öffentlichen Loyalitätsbekundungen aufgerufen. Selbst die periodischen nationalistischen Kampagnen und Erregungen, bei denen Demonstrationen und Zornausbrüche erlaubt sind, werden immer wieder sofort eingehegt, sobald sie eine Eigendynamik zu gewinnen drohen. Auch die fast methodische Trennung von Politik und Privatleben wirkt allerdings wieder beunruhigend modern. Gerade indem den Einzelnen als Kompensation für ihre tägliche Entmündigung ein erheblicher Spielraum in der Ausgestaltung ihres jeweiligen Privatlebens wie in den Ablenkungen einer fieberhaften Konsumkultur und hektischen Vergnügungsindustrie geboten wird. Teile der jungen urbanen Mittelklassen und vor allem ihrer verwöhnten Einzelkinder dürfen heute die einst so heftig bekämpften Formen ausgestellter Dekadenz und eines konsumistischen Individualismus sogar noch exzessiver ausleben, als man das selbst aus den Konsumtempeln und Glamourmedien des Westens kennt. Die Mädchen und jungen Frauen dominieren hier. Nur, dass sich das alles aus modischen Accessoires speist, also eine ganz und gar unverbindliche Individualität darstellt, die sich mit gesellschaftlichem Konformismus ohne weiteres verknüpft, und dass diesen informellen Subkulturen das Rebellische, das Negative, aber auch das Kreative der westlichen Subkulturen von einst weithin abgeht. Aber gibt es das in diesem Westen selbst eigentlich noch? China, seit es nach einer offiziellen Formel wohlhabend und mächtig geworden ist, versetzt seine Bürger wie die Weltöffentlichkeit weithin in den Zustand einer tiefen Amnesie, eines Gedächtnisverlustes, was die Geschichte betrifft, und einer Einengung des Gesichtsfeldes, was die Gegenwart betrifft. Und wieder ist nicht genau zu sagen, wie anachronistisch oder wie beunruhigend zeitgemäß dieser chinesische Kommunismus ist. Modernisierungsmaschine im Trial and Error Modus. Personenkult mögen wir ja nicht so, wir halten es lieber mit Zahlenkult. Die Kommunistische Partei Chinas wird 100 Jahre alt. Das unfreiwillige Autorenkollektiv umfasste heute Rüdiger Matz, Robert C. North, David Priestland, Felix Wemheuer, Gerd Köhnen und ein paar andere. Gleich beginnt die erste. 1959 wurden die Dunways, soziale Einheiten, die von einem Dorf, einer Fabrik oder auch einer Universität gebildet wurden, gegenüber der Volkskommune wieder gestärkt. Dunways waren für fast alle Bereiche des sozialen Lebens verantwortlich. Damit wurde eine vormoderne Organisationsform wiederbelebt, die gerade auf dem Lande für soziale Belange zuständig war und in der etwa auch Ehen ausgehandelt wurden. Es wurden Akkordlöhne und materielle Prämien eingeführt, auf dem Land aufgebaute Wirtschaftsbetriebe geschlossen, wenn sie zu unrentabel waren, und Gesundheits- und Bildungseinrichtungen aufgelöst. Das Stadt-Land-Gefälle wurde wieder größer. Das Hukuo-System allein konnte die anschwellende Binnenmigration nicht mehr eindämmen. Im Januar 1961 wurde den Familien neben dem gemeinschaftlich bewirtschafteten Land, dessen Ertrag zu festen Preisen an den Staat verkauft werden musste, eine bestimmte Fläche zur freien privaten Nutzung überlassen, vorerst ca. 5%. Das hier gewonnene Produkt konnte frei gehandelt werden. Zudem wurde reicheren Bauern wieder erlaubt, Landarbeiter einzustellen. Durch die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion wurden mehrere Millionen Binnenmigranten dazu bewegt, auf dem Lande zu arbeiten. Es ist ein auffälliger Unterschied zur Geschichte der Sowjetunion, dass der Streit um die linke Linie Maos und den großen Sprung bzw. die revisionistische Politik nach 1962 unter Führung von Deng und Liu Shaoqi längere Zeit nicht zu einem Ergebnis führte. Mao vertrat, dass der Klassenkampf während des gesamten Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus vorherrsche, also auch im nachrevolutionären China. Er kritisierte, dass privilegierte Partei- und Staatsfunktionäre eine neue herrschende Klasse bildeten, die ein materielles Interesse an einer sich auf Ungleichheit in Einkommen und Macht zielenden Wirtschaftspolitik hätten. Auf dem 10. Plenum des 8. Zentralkomitees im September 1962 wurden diese Auffassungen Maos zum Klassenkampf noch knapp angenommen. Da auch er nach dem Scheitern des großen Sprungs über kein stringentes Konzept einer sozialistischen Ökonomie verfügte, wurde die Politik privater Nischenökonomie trotz dieses Etappensieges weitergeführt. 1965 stellte Mao im Zentralkomitee den Antrag, den Klassenkampf wieder zu verschärfen. Diesmal wurde der Antrag zurückgewiesen. Mao zog sich nach Shanghai zurück und startete eine publizistische Kampagne gegen die ZK-Mehrheit. Auftakt zur Kulturrevolution, die einen Großteil der Politbüro- und ZK-Mitglieder aus ihren Ämtern fegte und die Gesellschaft Chinas für 10 Jahre in dauernder Umwälzung hielt. Jetzt aber wurden die Massen, vor allem Jugendliche, gezielt gegen die eigenen Kader der Partei oder gegen sonstige Honoratioren, Professoren und so weiter ins Feld geführt. Sie wurden zum Teil mit demütigenden Schildern durch die Städte getrieben und misshandelt, bevor man sie ins Gefängnis oder zur Feldarbeit schickte. Tausende Menschen starben. Reformen in marktwirtschaftlicher Richtung wurden in China nicht erst 1978 begonnen. Nach Maos Tod 1976 und der Ausschaltung des linken Parteiflügels wurden Tempo und Umfang der Reformen stark erhöht. 1978 wurden fast 7000 industrielle Komplettanlagen in Betrieb genommen, allerdings mit der Folge eines Handelsbilanzdefizits von fast 400 Millionen Dollar. Was für eines der damals ärmsten Länder der Welt eine riesige Summe war. Eine weitere Ausrichtung auf Deviseneinnahmen war auf dieser Grundlage unausweichlich. In den Regionen wurden unterschiedliche Reformversuche gestartet, die Ausgangspunkt für steile politische und wirtschaftliche Karrieren in den 80er Jahren waren. Zhao Ziyang, schon 1971 Parteisekretär in Sichuan, erhöhte den Anteil des Privatlandes auf 15%, und erzielte so zwischen 1976 und 1979 einen Ertragszuwachs von 24%. Den noch staatlichen Betrieben ließ er freie Hand bei der Finanzplanung im Zusammenhang mit der Einführung von Prämien und Akkordlöhnen. Er erreichte so eine Steigerung der Produktion um 80%. So ist es kein Wunder, dass Zhao ab 1980 als geeigneter Kandidat für den Posten des Premierministers angesehen wurde. Die Entwicklung zeigt natürlich keine grundsätzliche Überlegenheit der Privatwirtschaft. Die herrschaftliche Organisation der Kollektivproduktion machte sie jedoch für die Arbeitenden unattraktiv. Zudem tat die Führung einiges, um die Privatproduktion leistungsfähiger zu machen. 1978 beschloss das dritte ZK-Plenum, dass die Nebenerwerbszweige gestärkt werden sollten, das privat zu bearbeitende Land. Die festgesetzten Abnahmepreise wurden erhöht, für das noch kollektivierte Land um ein Fünftel, für das auf Privatland angebaute Überschussgetreide aber sogar um die Hälfte. 1979 wurden 4 Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Benachbart mit dem portugiesischen Macau, mit Hongkong und Taiwan, sollten sie zugleich Exporttor und regionale Entwicklungsmotoren sein. Kapitalisten aus dem Ausland wurde das Angebot gemacht, Fabrikanlagen nach ihren Plänen zu bauen, angebunden an eine neu ausgebaute Infrastruktur, passende Arbeitskräfte zu stellen und den extrem niedrigen Lohn staatlich zu garantieren. Produziert wurde zu sehr günstigen Steuersätzen. Zwar konnte die Entwicklung so tatsächlich beschleunigt werden, aber es entstanden weit höhere Kosten für Baumaßnahmen als geplant und weitreichende soziale Probleme. Schwarzmärkte, Korruption und so weiter. Eine große Gruppe im Politbüro setzte sich deshalb für eine Drosselung des Reformtempos ein, konnte sich aber nicht durchsetzen. 1984 erhielten weitere 14 Hafenstädte einen Sonderstatus, der dem der Sonderwirtschaftszonen glich. 1982 wurden die ersten Preise freigegeben. Neben die Staatsbetriebe im herkömmlichen Sinn traten mit Reformen 1988 und 1993 Privatbetriebe, die vorerst noch eng an Staat und Partei angegliedert waren, sowie kleine Betriebsstätten in Genossenschaftsbesitz. Zunehmend wichtiger wurden Joint Ventures mit ausländischen Kapital- und Know-how-Gebern. Deren Anteil an der Industrieproduktion lag schon Mitte der 90er Jahre bei über 15% der Industrieproduktion. Ende der 90er Jahre trugen die Staatsbetriebe noch über ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigten einen noch weit größeren Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Plan war aber zu dieser Zeit schon der Marktkoordination gewichen, ergänzt durch einzelne Eingriffe des Staates, durch Kreditvergabe, Steuerpolitik und so weiter. Sinn und Folge der Reformen war die radikale Umorganisation der Arbeitsbeziehungen. Bis dahin hatte für die städtische Bevölkerung das Prinzip des eisernen Reistopfs gegolten. Das bedeutete ein vertragsloses Dauerarbeitsverhältnis mit durch den Betrieb garantiertem Wohnen und garantierter Sozialversorgung. Heute dagegen können die meisten Unternehmen selbstständig Arbeitskräfte einstellen und gegebenenfalls entlassen. Der überwiegende Teil der Arbeitnehmer muss sich selbst Jobs suchen und ist für seine Reproduktion selbst verantwortlich. Die inoffizielle Arbeitslosigkeit stieg in den letzten Jahren enorm. Die Beschränkungen für die Landbevölkerung wurden schrittweise abgebaut, bestehen aber in Resten weiter. Die gesellschaftliche Funktion des Hukuo-Systems besteht darin, eine industrielle Reservearmee zur Verfügung zu haben, im Umfang von über 200 Millionen Menschen, die in den Städten arbeitet, auf dem Dorf aber noch über eine Subsistenzgrundlage verfügt, was eine weitere soziale Absicherung für den Staat entbehrlich macht. Obwohl dieses System also Vorteile für einen Übergang zum kapitalistischen Wirtschaftssystem hatte, birgt es in dieser Hinsicht auch Nachteile. Insbesondere ist es schwer, der dynamischen Wirtschaft Arbeitskräfte immer dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gerade gebraucht werden. Ab 2010 unternahmen deshalb verschiedene Städte Reformen des Hukuo-Systems. So wurde etwa in der Provinz Guangdong ein Punktesystem entwickelt, dass Wanderarbeiter einen Hukuo verheißt, wenn sie aufgrund ihrer Ausbildung oder aufgrund von sozialem Einsatz, zum Beispiel Blutspenden, ihr Punktekonto auffüllen. 2011 erließ die chinesische Regierung dann eine Richtlinie zur grundsätzlichen Reform und kündigte an, Stadtbewohnern ohne ständige Aufenthaltsgenehmigung ebenfalls Zugang zu staatlichen Leistungen zu gewährleisten. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Lockerung des Hukuo-Systems auf der einen Seite, nämlich der Lockerung der Aufenthaltsverbote, auch zu einer Lockerung auf der anderen Seite führen wird, nämlich einer Einschränkung der Nutzungsrechte von Ackerland. Schon jetzt verlieren Millionen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner ihren Boden im Zuge von Industrieprojekten obwohl jede Bäuerin und jeder Bauer ein privates Nutzungsrecht auf ein Stück Boden hat. Die Vergabe von Immobilienprojekten, einschließlich Vertreibung der Landbevölkerung, verspricht große Profite und ist deshalb Anlass für lokale Kader, bestechlich zu sein. Dem Gesetz nach könnte dagegen geklagt werden. De facto ist das aber auf dem Lande kein realistischer Weg. Lokale Bauernunruhen sind die Folge, die aber bisher mit einer Mischung aus Gewalt und Entgegenkommen, zum Beispiel Steuersenkungen für die Landbevölkerung, seitens der Partei eingedämmt wurden. Solche Steuersenkungen gefährden allerdings wiederum die Finanzierung sozialer Infrastruktur durch die Kommunen. Die Konflikte sind also keineswegs gelöst. Das Pro-Kopf-Einkommen in China ist in den 20 Jahren nach 1990 ebenso stark gestiegen wie die Ausstattung mit Konsumgütern. China steht jedoch erst am Anfang eines Aufholprozesses gegenüber den entwickelten kapitalistischen Ländern. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich in den Nullerjahren zwar verfünffacht, ist aber auch 2012 noch nur halb so hoch wie das Russlands, womit es hinter Ländern wie Aserbaidschan und nur knapp vor Albanien liegt. Wie gesagt, Stand 2012. Es ist offensichtlich, dass die chinesische Ökonomie schon deshalb keine bessere Planwirtschaft ist, weil sie gar keine wirkliche Planwirtschaft ist. Einen Gesamtplan, bei dem eine Planungsbehörde mit Unterstützung regionaler und lokaler Stellen die Reproduktion der Gesellschaft strukturiert, gab es nur in den Anfangsjahren, als der größte Teil der gesellschaftlichen Reproduktion landwirtschaftlich funktionierte und daher tendenziell gar nicht zentral geplant werden musste. China stand vor der Anforderung, die Versorgung der Bevölkerung verbessern zu müssen und zugleich die Industrialisierung voranzutreiben. Eine Strategie, wie das ohne Marktelemente zu schaffen sein sollte, gab es seit dem Scheitern des großen Sprungs nach vorn, bei dem revolutionäre Begeisterung materielle Grundlagen ersetzen sollte, nicht mehr. Stattdessen existiert seit Jahrzehnten ein Nebeneinander von zunehmend marginalisierter Planökonomie und der relativ weiter zunehmenden Privatwirtschaft, die den Plan permanent stört und diesen inzwischen fast ganz ersetzt hat. Die chinesische Wirtschaft wächst sozusagen aus dem Plan hinaus und die Führung nimmt die dadurch entstehenden Effekte wie Arbeitslosigkeit, schlechte Arbeitsbedingungen und Armut billigend in Kauf. China ist bei weitem noch kein entwickeltes kapitalistisches Land. Aber es hat in diese Richtung einige Schritte gemacht. Die Probleme, die entwickelte kapitalistische Länder schon seit Jahrzehnten haben, von der Versorgung ihrer Arbeitslosen sowie der Alten und Kranken, bilden sich in China daher auch erst langsam heraus. Es ist zu vermuten, dass ihre vorübergehende Lösung einem autoritären Regime wie dem chinesischen leichter fällt, als es einem bürgerlich-demokratischen Regime fiele. Diese Lösung wird es in China nicht gemütlicher werden lassen. Als die bolschewistische Revolution sich 1917 als ein offenbarer Erfolg erwies, wurden viele der jungen chinesischen Intellektuellen von den Möglichkeiten dieser andersartigen Lösung angezogen. Diese Tendenz wurde noch verstärkt durch die Schwierigkeiten, denen sich Sun Yat-sen in der Innen- wie in der Außenpolitik gegenüber sah, ebenso durch die immer weiter um sich greifende Ansicht, nicht nur die alte Regierung, sondern die ganze Gesellschaft habe eine Neuordnung nach einem modernen Plan nötig. Der zweite Kongress der Kommunistischen Internationale, der Komintern, 1920 hatte versucht, die Uneinigkeit zwischen Lenin und dem indischen Revolutionär M.N. Roy dadurch beizulegen, dass er die beiden Ansatzpunkte der Revolution von oben und der von unten im Wesentlichen kombinierte. Die kommunistischen Führer sollten zwar mit den Nationalisten der Mittelklasse zusammenarbeiten, aber zugleich alles tun, um die Massen der Bauern und Proletarier aufzurütteln und zu organisieren und um vorhandene und potenziell revolutionäre Bewegungen zu unterwandern und die Führung zu übernehmen. Gemäß der marxistisch-leninistischen Theorie gab es drei unversöhnliche Hauptgegensätze auf der Welt. Die Feindschaft unter den imperialistischen Mächten, die im Wettstreit um eine Neuverteilung der Erde standen, die Feindschaft zwischen den hochentwickelten imperialistischen Mächten und den unterentwickelten Kolonien und Halbkolonien und die prinzipielle Feindschaft zwischen den kapitalistischen Unterdrückern und den ausgebeuteten Massen. Auf der ganzen Welt, über alle politischen Grenzen hinweg, stand nach der bolschewistischen Lesart das Proletariat unter Führung der verschiedenen kommunistischen Parteien zwangsläufig auf Seiten der werktätigen Massen. Aber aus der Tatsache verschiedener Stufen wirtschaftlicher Entwicklung in verschiedenen Teilen der Welt und den damit zusammenhängenden Unterschieden in der Gesellschaftsstruktur entstanden besondere Probleme. An einem der letzten Julitage des Jahres 1921 erschienen 9 Männer als ungebetene Gäste in einer privaten Mädchenschule in der Pubalu-Straße in der französischen Niederlassung von Shanghai, wohin der Arm der chinesischen Justiz nicht reichte, und ließen sich im obersten Stockwerk häuslich nieder. Im Übrigen war das Gebäude menschenleer, bis auf einen Koch im Erdgeschoss, der zugleich als Wache diente und dafür sorgte, dass keine Außenstehenden die 9 Gäste störten. Sie waren junge Intellektuelle und vertraten verschiedene marxistische Studiengruppen in China, die in Shanghai zusammengekommen waren, um eine autorisierte kommunistische Partei zu organisieren. Alsbald stießen noch 3 Genossen zu ihnen, die schon in der Stadt wohnten, sowie 2 Ausländer. Einer der anwesenden Chinesen, Chu Fuhai, vertrat eine Gruppe von Studenten, die in Japan studiert hatten. Ein anderer war Mao Zedong, Sohn eines Bauern aus Hunan, dessen Interesse am Marxismus während seines Studiums an der Universität Peking erwacht war. Ein weiterer Kongressteilnehmer war der Holländer Henricus Sneevliet, genannt Maring, der die Kommunistische Internationale in Moskau vertrat, und wahrscheinlich noch der Russe Niko Ruski. Man hatte auch Chen Tuxiu, den eigentlichen Vater der chinesischen kommunistischen Bewegung, erwartet. Aber er wurde durch Umstände in Kanton zurückgehalten, die auch heute noch ungeklärt sind. Die Organisation des Treffens in der Pubalu-Straße, das später als der erste Kongress der KPC bekannt wurde, war einfach. Chang Kuo-Tao, der in den Jahren 34-35 eine der Kolonnen des Langen Marsches anführte und sich im Wettstreit mit Mao um die Führung bewarb, wurde zum Vorsitzenden gewählt. Mao selbst und Chu Fuhai wurden die Sekretäre. Die Zusammenkunft dauerte 4 Tage und befasste sich mit Fragen wie der aktuellen politischen Lage, den grundlegenden Aufgaben der Partei und dem Entwurf von Statuten. Sehr bald erhoben sich ernsthafte Meinungsverschiedenheiten unter den Teilnehmern. Li Hanqun, der 1923 von Konterrevolutionären hingerichtet werden sollte, führte ins Treffen, das chinesische Proletariat sei zu jung und nicht schlagkräftig genug, und forderte eine längere Periode der Schulung und Ausbildung. Die Bewegung sei noch nicht reif für die Gründung einer wirklichen Partei der Arbeiterklasse. Daher sei es besser, mit einer Demokratie der Mittelklasse zu beginnen. Liu Yenqing, der 10 Jahre später als Trotzkist gebrandmarkt wurde, vertrat das andere Extrem und bestand darauf, die Einrichtung einer Diktatur des Proletariats müsse das unmittelbare Ziel des Kampfes sein. Er lehnte alle gesetzmäßigen Organisationsformen ab. Die Intelligenz sei ihrem Wesen nach bürgerlich, machte er geltend, und solle normalerweise nicht in die Partei aufgenommen werden. Pao Huisheng, der später zur Kuomintang überlief, unterstützte diesen ultralinken Standpunkt. Die Mehrheit der Delegierten wandte sich gegen diese beiden extremen Richtungen und einigte sich auf eine Politik des Mittelweges. Die Partei solle dafür kämpfen, am Ende eine Diktatur des Proletariats herbeizuführen. Sie müsse aber auch bereit sein, während einer kritischen Übergangszeit zu funktionieren. Während dieser Periode sollten die Angehörigen der Mittelklasse nicht abgewiesen werden. Im Gegenteil, die Partei müsse die Arbeiterklasse auffordern, an der bürgerlichen demokratischen Bewegung teilzunehmen und sie zu führen. Diese Aufgabe, zusammen mit dem Aufbau der chinesischen Gewerkschaftsbewegung, setze eine wohlorganisierte, kämpferische und höchst disziplinierte Partei voraus, die je nach den Umständen sowohl zu legaler als auch zu illegaler Arbeit imstande sei. Die Delegierten kamen überein, man müsse zu diesem Zweck die Erfahrungen und das Beispiel der KPDSU voll ausnutzen. Am vierten Kongresstag sollten die Parteistatuten angenommen werden. Aber kurz nach dem Abendessen, als die Delegierten in Li Hangjuns Wohnung zusammenkamen, tauchte in einem Nebenzimmer ein verdächtiger Mann in einem langen Mantel auf. Li ging hinaus, um nachzusehen. Der Mann gab an, er suche den Vorsitzenden der Gesellschaft sozialer Organisationen namens Wan, erinnert sich Chen Tanjiu, und sagte dann, er habe sich geirrt und entfernte sich in großer Eile. Eine Organisation dieses Namens hatte ihre Geschäftsstelle nur 3 Häuser weiter, aber es gab dort keinen Vorsitzenden noch irgendeinen anderen Menschen namens Wan, der mit dieser Organisation zu tun gehabt hätte. Das Erscheinen dieses Mannes kam uns verdächtig vor. Darum rafften wir schnell unsere Papiere zusammen und verschwanden. Nur Li Hanjin und Chen Kungpo blieben zurück. Und tatsächlich tauchten knapp 10 Minuten nach unserem Fortgang 9 Agenten und Polizisten in Li Hanjins Wohnung auf, um sie zu durchsuchen. Sie fanden dort aber nichts, außer erlaubten marxistischen Schriften. Danach war es ausgeschlossen, in die Mädchenschule zurückzukehren. Später wurde der Kongress an einem kleinen See, etwa 160 Kilometer von Shanghai entfernt, erneut einberufen. Dort mieteten die Teilnehmer ein großes Boot, versorgten sich mit Lebensmitteln und Wein und setzten ihre Arbeit fort, indem sie vorgaben, sie seien Naturfreunde. Tatsächlich war die Kommunistische Partei Chinas im Wesentlichen ein chinesisch-sowjetisches Joint Venture, das zum großen Teil von Chen Tuxiu und dem russischen Kominternvertreter Grigori Wojtinski aufgebaut wurde. Formal im Juli 1921 in Shanghai gegründet, bemühte sie sich, viele der Studiengruppen in den chinesischen Städten zusammenzufassen und einer Disziplin nach bolschewistischer Art zu unterwerfen. Doch es gab von Anfang an Spannungen mit Moskau. Zwar war die Bolschewisierung überall spannungsgeladen und anfangs verlief sie sogar reibungsloser als im Westen, da die chinesischen Kommunisten die Disziplin begrüßten, die ihnen nach ihrer Ansicht fehlte. Aber die kulturellen Unterschiede zwischen Russen und Chinesen waren stärker und die Macht von Heimat, Herkunft und persönlichen Netzwerken war in China noch größer als anderswo. Darüber hinaus zwang Moskau Asien eine noch vorsichtigere Strategie auf als Europa, sodass die Kluft zwischen den Zielen der Komintern und der Einheimischen umso größer sein musste. ...1923 veröffentlichte der junge Russe Sergei Dalin, den man nach China geschickt hatte, einen Bericht über seine Erlebnisse. Diskussionen, bemängelte er, finden ohne einen Vorsitzenden oder Sekretär statt und jeder redet, wann er möchte oder es für nötig hält. Man rede ohne Ende, weil man vor Entschlüssen zurückschrecke. In einer Sitzung, erzählte Dalin, habe er vorgeschlagen, dass jede Seite ihren Standpunkt in 5 Minuten zusammenfassen solle, bevor man darüber abstimme. Da sind alle verstummt und haben mich mit großen Augen angesehen, sodass ich in einen kleinen Spiegel an der Wand schaute, um zu sehen, ob mein Gesicht vielleicht schmutzig war. Plötzlich fingen alle an zu lachen. Offenbar hatte in tausenden von Jahren chinesischer Geschichte noch niemand einen solchen Vorschlag gemacht. Später erfuhr ich, dass sich Chinesen einer endgültigen Entscheidung enthalten, bis alle ihr zugestimmt haben. Dalins Klagen waren typisch. Die Komintern stieß mit ihren Bemühungen, eine wahrhaft bolschewistische Partei zu schaffen, auf den Widerstand von Chen und anderen, die entschlossen waren, die Partei als relativ offene Kirche zu erhalten. Zudem vergriff sich die Komintern gelegentlich in den Mitteln, mit denen sie ihre Ziele erreichen wollte. Manche ihrer Vertreter, wie Wojtinski, verhielten sich rücksichtsvoll und waren bei den Chinesen beliebt. Andere, wie der Holländer Hendrikus Nevliet, der über beträchtliche Erfahrungen im niederländisch beherrschten Indonesien verfügte, traten überheblich auf. Bei manchen erweckte er den Eindruck, erzählte ein chinesischer Kommunist, der mit ihm zusammengearbeitet hatte, als habe er die Gewohnheiten und Haltungen der Holländer angenommen, die als Kolonialherren in Ostindien lebten. Eine Möglichkeit, den chinesischen Kommunisten bolschewistische Methoden und Einstellungen nahezubringen, waren Lehrgänge in Moskau. In ihrer besten Zeit hatte die Kommunistische Universität der Werktätigen des Ostens 1500 bis 2000 Studenten. Ihr Lehrplan ähnelte demjenigen der Leninschule für westliche Kommunisten, obwohl Sprachprobleme die Vermittlung des Lehrstoffs erschwerten und die Studenten endlos pauken mussten, um Russisch zu lernen. Auch das Erlernen neuer Verhaltensweisen war schwierig. Wie in anderen Parteiinstitutionen wurde auch von den Studenten aus dem Osten erwartet, dass sie Selbstkritik oder Studienkritik übten. Das heißt, sie mussten ihre Kommilitonen kritisieren und sich dann selbst der Kritik stellen. Dieser emotionslose Kampf sollte ihnen helfen, schlechte Gedanken auszumerzen. In den 30er Jahren wurden diese Kampfsitzungen auch in China selbst eingeführt, wo sie zu einem zentralen Bestandteil des Parteialltags werden sollten. In den ersten Jahren waren sie allerdings höchst unbeliebt, da sie mit den chinesischen Traditionen des Gesichtwahrens und des Gruppenkonsens brachen. Doch nicht nur solche Aspekte der Zentralisierung belasteten das sowjetisch-chinesische Verhältnis. Auch eine grundlegendere politische Frage löste Spannungen aus. Diejenige nach der Beziehung zwischen Kommunismus und Nationalismus. Chinesische Intellektuelle fanden den Kommunismus attraktiv, weil er mit ihrem nationalen Anliegen gekoppelt werden konnte. Mit seiner Hilfe schien es möglich zu sein, das schwache China neu zu beleben. Aber wie ließ sich der Klassenkampf mit der nationalen Einheit in Einklang bringen? Die Komintern antwortete darauf mit einer überaus vorsichtigen Linie. China müsse erst durch eine klassenübergreifende nationalbürgerliche Revolution geeint werden. Daher beschloss die Komintern 1923, nicht nur die Kommunisten, sondern auch Sun Yat-sens nationalistische Kuomintang zu unterstützen, die nach ausländischen Freunden suchte. Anfangs zögerten Chen Tuxiu und die Kommunisten, der Empfehlung der Komintern zu folgen und mit der Kuomintang eine Einheitsfront zu bilden. 1923 gab Chen nach, doch als sich die Kuomintang nach rechts bewegte und lokale Eliten sich sozialen Reformen widersetzten, begann er auf die Auflösung des Bündnisses zu drängen. Jetzt betrachtete er alle Eliten, einschließlich des Landadels und der Bourgeoisie, als Feinde. Nach seiner Ansicht würde China erst stark und geeint sein, wenn das Proletariat diese Eliten gestürzt hatte. Schon Mitte der 20er Jahre fing die kommunistische Führung an, einen Zweiten Weltkrieg vorauszusagen, der aus Gegensätzen zwischen den Imperialisten entstehen würde. Ein Großteil des Kampfs würde in Asien stattfinden, behaupteten die Kommunisten. Wobei wahrscheinlich Großbritannien und die USA auf einer Seite, Japan auf der anderen Seite stehen würden. Die chinesische Revolution müsse in diesem umfassenden und höchst entscheidenden Zusammenhang gesehen und verstanden werden. Drei imperialistische Mächte stehen sich im Pazifik gegenüber, erklärte Manuilski 1926. Die USA, Japan und Großbritannien. Der bewaffnete Zusammenstoß, der dort möglicherweise in naher Zukunft ausbricht, wird unvorstellbar heftig sein und ernste Folgen haben. Die Kommunisten sagten voraus, der Konflikt werde in zwei Phasen verlaufen. Zunächst ein Kampf zwischen Japan einerseits und Großbritannien und den USA andererseits. In der folgenden Phase würden die amerikanischen und britischen Sieger Asien und all seine Besitztümer unter sich verteilen. Nach Manuilski konnten nur zwei Entwicklungen diesen Gang der Ereignisse ändern. Entweder eine entscheidende proletarische Revolution in den USA oder Großbritannien oder eine siegreiche Revolution in China. Darum sahen kommunistische Strategen den Fortgang der chinesischen Revolution als einen Hauptfaktor der Weltpolitik an, das heißt als ein mögliches Mittel zur Vermeidung eines imperialistischen Krieges und zur Erhaltung des Friedens. Mitte der 20er Jahre breitete sich eine Bewegung des 30. Mai in den chinesischen Städten aus. Es war eine Entwicklung wie aus einem marxistischen Lehrbuch. Die Verbindung zwischen imperialistischer und Klassenunterdrückung war offensichtlich. Bei Schriftstellern und Intellektuellen kam der Kommunismus regelrecht in Mode und die Zahl der Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas stieg auf 60.000. Sie stand zum ersten Mal kurz davor, eine Massenpartei zu werden. Zudem verlief die Bildung von Gewerkschaften in den Städten relativ erfolgreich. Und auch auf dem Land machte sie Fortschritte. Als Chiang Kai-shek auf Shanghai marschierte, lösten die Kommunisten einen präventiven Aufstand aus, indem sie rund 200.000 Arbeiter in einen Streik führten und den lokalen Kriegsherrn stürzten. Im Frühjahr 1927 nahmen Chiangs Soldaten die Stadt ein und versetzten der Einheitsfront den Todesstoß. Mithilfe von Geschäftsleuten, Stadtoberen, den Behörden der internationalen Siedlung und der berüchtigten mafiösen Grünen Bande wurde eine große Zahl von Kommunisten und ihrer Sympathisanten verhaftet und getötet. Das Massaker von Shanghai markierte das katastrophale Ende der Bemühungen der Komintern, die chinesische Politik zu manipulieren. Und es zog bösartige Anschuldigungen sowohl in China als auch in Moskau nach sich. Halsstarrig an Lenins Einheitsfront festhaltend, hatte die Komintern genau die Armee finanziert und ausgebildet, welche die KPC buchstäblich hinmorden sollte. Aber die chinesischen Kommunisten trugen aufgrund ihres proletarischen Radikalismus eine gewisse Mitverantwortung. Sie hatten eine Revolution der städtischen Arbeiterklasse angestrebt, obwohl das chinesische Proletariat winzig war und die Arbeiter sich häufig Geheimgesellschaften und ihrer Herkunft stärker verpflichtet fühlten als ihrer Klasse. Dem Massaker von Shanghai folgte ein weißer Terror. Die Kuomintang säuberte ihre Reihe von Kommunisten und die überlebenden Kommunisten flohen in die Berge, wo sie kommunistische Basisgebiete schufen. Es gab über ein Dutzend solcher Gebiete, aber sie waren weit davon entfernt, Machtzentren zu sein. Die Fehler der Komintern schienen die Aussichten der Kommunisten, die nur zwei Jahre zuvor so rosig gewesen waren, zerstört zu haben. Aber die Niederlage und der erzwungene Rückzug aufs Land, weit weg vom Einfluss der Komintern, sollten letzten Endes die Voraussetzungen für den späteren Aufstieg der chinesischen Kommunisten bilden. Aus den Städten vertrieben und von der Kuomintang verfolgt, waren sie gezwungen, sich neu zu erfinden. Der Glanz der Oktoberrevolution erleuchtet uns, schrieb Mao Zedong im November 1948 für das Organ der Moskauer Kominform, der kurzlebigen Nachfolgeorganisation der im Krieg aufgelösten Kommunistischen Internationale, Komintern. Die Bedeutung der Machteroberung der Bolschewiki im Oktober 1917 habe für China darin gelegen, dass es seitdem in seinem revolutionären Kampf nicht mehr isoliert gewesen sei. Der Oktoberumsturz habe eine Brücke zwischen dem sozialistischen Westen und dem versklavten Osten geschlagen. Und die Frage der nationalen Integrität Chinas in die allgemeine Frage der Befreiung der unterjochten Völker, Kolonien und Halbkolonien vom Imperialismus verwandelt. Ein Jahr später, kurz vor der Machteroberung, hob Mao in einem programmatischen Text über die demokratische Diktatur des Volkes eine andere Bedeutung der russischen Oktoberrevolution für China hervor, als er schrieb: Die Chinesen gelangten zum Marxismus durch Vermittlung der Russen. Die Geschützsalven der Oktoberrevolution haben uns den Marxismus-Leninismus gebracht. Zuvor seien die Träume der Chinesen, vom Westen zu lernen, zerplatzt, weil die Lehrer immer wieder Aggressionen gegen ihre Schüler verübt hätten und von den westlichen Ideen für China nichts brauchbar gewesen sei. Der Sieg der Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg und deren militärischer Erfolg zu Beginn des Koreakriegs 1950 musste darum als Schock empfunden werden. Die Systemrivalität des Kalten Krieges und ein paranoider Antikommunismus mischten sich mit den klassischen Vorurteilsbildern. Hier sah man wieder, wie ein Sozialforscher Ende der 50er Jahre feststellte, die mongolischen Horden, die gelbe Flut, die gesichtslosen Massen und undurchschaubaren Chinesen. Hinzu trat als ein neues Merkmal innerhalb des europäisch-amerikanischen Diskurses eine angebliche expansive Aggressivität. Der Konflikt zwischen China und dem Westen wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur unter dem Vorzeichen kultureller und zivilisatorischer Andersartigkeit, sondern nun vor allem auch als ausgesprochen politischer Konflikt begriffen. Die China zugeschriebene Aggressivität und Massenhaftigkeit wurde nun zunehmend mit ihren ökonomischen und politischen Potenzialen zusammengedacht. Was würde erst geschehen, wenn der bisher als wesenhaft passiv angesehene Drache vollständig erwachen würde? Die politisch-militärische wie ökonomische Vormachtstellung des Westens erschien allein durch die Masse der mobilisierbaren Menschen und Ressourcen mindestens in Frage gestellt. Es waren diese spezifischen Vorzeichen, unter denen sich die Wahrnehmung der Volksrepublik China in Europa und Amerika bis zum Ende des Kalten Krieges entwickelte, wobei die politischen Entwicklungen die Koordinaten immer wieder verschoben. Der Zusammenbruch des Ostblocks löste ab dem Ende der 80er Jahre das binäre Raster der Blockkonfrontation auf und insbesondere Japan und China hatten sich tatsächlich ökonomisch wie technologisch zu zentralen Akteuren auf dem Weltmarkt entwickelt, die nun gleichermaßen Konkurrenten wie auch wichtige Handelspartner wurden. Unter diesen Voraussetzungen gewannen die insgesamt ambivalent negativen Bilder eine neue Dynamik. Die europäischen und amerikanischen Märkte profitieren heute sichtbar von der engen Verflechtung mit dem chinesischen Markt. Und umso mehr sieht man sich in der Angst vor einer Bedrohung des eigenen ökonomischen Status und der eigenen Nation bestätigt. Die ideologische Frage, welche Geschlossenheit und Kohärenz das national Besondere habe, wird in diesem Zeitalter der Interdependenz für die Einzelnen zusehends schwieriger zu beantworten. insbesondere da das Selbstverständnis von der alternativlosen Überlegenheit westlicher Ordnungen von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft massiv in Frage gestellt ist. Eine Überlegenheit, die man nach dem Ende des Kalten Krieges endgültig bewiesen glaubte. Gerade in Deutschland werden diese Entwicklungen heute oft deutlich durch Ressentiments unterfüttert, als Kontinentalverschiebung und als ein Wettlauf mit China um Wohlstand und Werte interpretiert. China wird dabei eine andere, letztlich amoralische Moral zugeschrieben, in der das sittlich Verrufene erlaubt sei und die so eine illegitime Position der Dominanz begründe. Diese zukünftige und meist als totale imaginierte Dominanz wird dementsprechend suggestiv katastrophisch konnotiert und fetischisierend auf eine reine unqualifizierte Quantität der Waren und Menschen zurückgeführt, etwa in der Rede von einem kommenden asiatischen Jahrhundert unter der Herrschaft des Milliardenkontinents und dem Ausverkauf des Reichtums der Nationen durch eine China-Invasion. Diese ressentimentgeladenen Ängste werden mit einem vertrauten Unterton rassisch-demografischer Bedrohung präsentiert. Auch insofern ist die Angst vor einem kommenden chinesischen Zeitalter bruchlos mit der Angst vor chinesischer Migration verbunden. Und diese Migrantinnen und Migranten werden wie die Chinesen insgesamt immer noch wesentlich mit exotischen, amoralischen Sitten, illegitimer Arbeitsmarktkonkurrenz und organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Sie werden weiterhin als rassisch-kulturell vollständig different und als absolut homogene, geschlossene Gemeinschaft gezeichnet. Die gegenwärtigen Wahrnehmungen Chinas und des Chinesischen bauen zentral auf teilweise seit zwei Jahrhunderten etablierten rassistischen, exotisierenden und katastrophischen Mustern des Kulturellen auf. Doch heute sind es nicht nur Bevölkerungszahlen und Kultur, sondern auch Chinas wachsende militärische Stärke, ökonomische Vitalität und technologische Fortschritte, die Ängste hervorrufen. Die ab 1949 einsetzende qualitative Veränderung in der Bestimmung Chinas in Europa und Amerika, das nun nicht mehr wesenhaft als passiv und statisch markiert werden konnte, wirkt sich nun vollständig aus. Gerade angesichts einer höchst realen Konkurrenz durch die chinesische Ökonomie verschränken sich hintergründig insbesondere die tradierten Bilder entindividualisierter Massen und einer essentiellen Amoral der Sitten mit den ökonomischen, machtpolitischen und nationalistisch-identitären Bedrohungen durch eine vorgeblich unqualifizierte reine Quantität der Sachen und Menschen. Der offiziellen chinesischen Geschichtsschreibung zufolge hat die Kommunistische Partei Chinas das chinesische Volk mit einer neudemokratischen Revolution im Rahmen einer halbfeudalen und halbkolonialen Gesellschaft zum Sieg geführt. Als krönender Abschluss dieses Kampfs gilt die Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949. In der Mao-Ära seien in den 50er Jahren dann die Grundlagen für das wirtschaftliche und politische System gelegt worden. Mit der Politik der Reform und Öffnung habe 1978 eine neue Epoche des Sozialismus mit chinesischer Besonderheit begonnen, die zu wirtschaftlichem Aufschwung, allgemeinem bescheidenen Wohlstand und globaler Anerkennung geführt habe. Der chinesische Staatspräsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Xi Jinping gesteht zwar einige historische Fehler ein, lässt die Entwicklung der KPC sonst aber als triumphale Erfolgsgeschichte schreiben. Die Gründungsmitglieder der Partei scheinen sich 1921 der welthistorischen Bedeutung ihrer Tat nicht bewusst gewesen zu sein. Noch immer kann nicht genau rekonstruiert werden, wann der erste Parteitag der KP Chinas im französischen Konzessionsgebiet in Shanghai stattfand. Später legte die Führung den 1. Juli als Feiertag fest, obwohl der Parteitag wahrscheinlich erst am 23. Juli eröffnet worden war. Die Kommunistische Internationale, Komintern, hatte den Niederländer Hendrikus Snevliet und einen russischen Geheimdienstoffizier zum Parteitag entsandt. Sie sollten den chinesischen Genossen helfen, aus losen marxistischen Gruppen eine leninistische Kaderpartei mit Berufsrevolutionären zu formen. Anti-Imperialismus spielte von Anfang an eine wichtige Rolle. Die Xinhai-Revolution von 1911 hatte zwar das Kaiserreich in eine Republik verwandelt, aber keine stabile Ordnung geschaffen. Aufgrund der Schwäche der Zentralregierung hatten in den Provinzen Warlords das Sagen und Kolonialmächte konnten sich weitere Teile des chinesischen Staatsgebiets unterwerfen. Besonders die 1919 auf der Friedenskonferenz in Versailles gefällte Entscheidung, dass Deutschland den von ihm beherrschten Teil der Provinz Shandong an Japan abzutreten habe, statt ihn China zurückzugeben, führte zur Radikalisierung der bis dahin überwiegend pro-westlichen chinesischen Intellektuellen. China hatte im Ersten Weltkrieg die Alliierten unterstützt. Bereits nach der russischen Oktoberrevolution 1917 hatte der Marxismus in China an Einfluss gewonnen. Nicht zuletzt, weil Sowjetrussland nach dem Scheitern der Revolution in Deutschland und Ungarn ein Bündnis des Proletariats der Industrieländer mit den vom Kolonialismus unterdrückten Massen aufbauen wollte. Die Kommunistische Partei Chinas lernte früh, dass falsche strategische Entscheidungen an den Rand der Vernichtung führen konnten. Auf Drängen der Komintern bildete die junge Partei 1924 eine Einheitsfront mit der nationalistischen Kuomintang, um China von Warlords und Kolonialmächten zu befreien. Mit sowjetischen Beratern und Geld wurde in Südchina eine neue Nationalarmee aufgebaut. Nach militärischen Teilerfolgen gegen Warlords richtete sich der Kuomintang-Führer Chiang Kai-shek aus Angst vor wachsendem sowjetischen Einfluss sowie aufkommenden radikalen Bewegungen von Arbeitern und Bauern jedoch gegen seinen Bündnispartner. In Shanghai ließ Chiang 1927 mithilfe von Mafiabanden viele Mitglieder der Kommunistischen Partei und linker Bewegungen massakrieren, die Streiks initiiert hatten. Aus diesem vernichtenden Schlag gegen die städtische Arbeiterbewegung zog die KP Chinas die Lehre, nie wieder auf den Aufbau eigener bewaffneter Streitkräfte zu verzichten. Die Partei muss die Gewehre kommandieren, gehört noch immer zu den wichtigen Grundsätzen der KP Chinas. Vor allem Mao Zedong entwickelte damals die Strategie, dass die revolutionären Kräfte vorerst nur im agrarisch geprägten Hinterland überleben könnten. Man müsse insbesondere die Landbevölkerung durch eine Bodenreform für sich gewinnen. In revolutionären Stützpunktgebieten baute die Kommunistische Partei Chinas Anfang der 30er Jahre ihren Gegenstaat in Gestalt einer chinesischen Sowjetrepublik auf. Zum zweiten Mal drohte der Untergang, nachdem die Kuomintang 1934 mit ihrem fünften Einkreisungs- und Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetgebiete im Süden des Landes Erfolg hatte. Fluchtartig begaben sich 86.000 Soldaten der chinesischen Roten Armee auf den sogenannten Langen Marsch nach Norden. Nur ungefähr 10% von ihnen erreichten im Oktober 1935 das Stützpunktgebiet um Yan'an. Einen neuen Aufschwung erlebte die Kommunistische Partei Chinas, als die Komintern nach ihrem 7. Weltkongress 1935 und der japanischen Invasion auf eine erneute Einheitsfront mit der Kuomintang-Regierung drang. Die chinesische Nation sollte gerettet und einem möglichen Angriff Japans auf die Sowjetunion vorgebeugt werden. Im Unterschied zur ersten Einheitsfront konnte die Kommunistische Partei durchsetzen, das Kommando über die eigenen Streitkräfte zu behalten. Im antijapanischen Widerstandskrieg 1937 bis 1945 konnte sich die Partei als patriotische Kraft etablieren, die im Hinterland einen Guerillakrieg gegen die Japaner entfachte. Mao entwickelte in dieser Zeit seine Theorie der Widersprüche, um die strategische Wende zu begründen. Unter normalen Umständen sei der Klassengegensatz der Hauptwiderspruch der Gesellschaft, andere Konflikte seien nur Nebenwidersprüche. Wegen der drohenden Vernichtung des Landes durch den japanischen Imperialismus sei der nationale Widerspruch zwischen Japan und China nun der Hauptwiderspruch. Der Klassengegensatz innerhalb der chinesischen Gesellschaft sei nur noch ein Nebenwiderspruch. Nach einem Sieg über Japan würden Haupt- und Nebenwiderspruch ihren Platz wieder tauschen. Der Klassenkampf werde dann wieder Priorität haben. Das japanische Kaiserreich kapitulierte im August 1945 nach dem Abwurf der US-amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sowie dem sowjetischen Einmarsch in der Mandschurei. Dennoch schreibt sich die KP Chinas den Sieg im antijapanischen Widerstandskrieg bis heute auf die eigenen Fahnen. Bei Kriegsende waren die Streitkräfte der Kuomintang-Regierung deutlich geschwächt. Zudem hatte diese durch die desolate wirtschaftliche Lage, eine hohe Inflation sowie ausufernde Korruption die Unterstützung großer Teile der Stadt- und Landbevölkerung verloren. Im folgenden Bürgerkrieg 1946 bis 1949 konnte die kommunistische Volksbefreiungsarmee die Regierungstruppen besiegen und auf die Insel Taiwan vertreiben. Am 1. Oktober 1949 rief Mao die Volksrepublik China aus. Die Partei, die die Macht so opferreich errungen hatte, verteidigte sie mit allen Mitteln. Die KP hatte bewiesen, dass sie eine Revolution zum Sieg führen konnte. Beim wirtschaftlichen Aufbau danach orientierte sich die Volksrepublik zunächst stark an dem Modell der zentralistischen Planwirtschaft der Sowjetunion. Der erste Fünfjahresplan 1953 bis 1957 konnte mithilfe sowjetischer Berater und Kredite ein schnelles Wachstum der Schwerindustrie erzeugen und löste einen Urbanisierungsschub aus. Der Primat der Schwerindustrie wurde nicht zuletzt mit verteidigungspolitischen Erfordernissen, namentlich der militärischen Bedrohung durch die USA, begründet. Im Koreakrieg 1950 bis 1953 und der Taiwan-Krise 1958 zog die US-Führung sogar Atombombenangriffe auf China in Erwägung. Die Entstalinisierung in der Sowjetunion 1956 und die folgenden Aufstände in Polen und Ungarn lösten die erste politische Krise in der Volksrepublik aus. Es kam dort zwar nicht zu großen Unruhen, aber der Unmut in Teilen der Bevölkerung kam in Streiks, Studierendenprotesten und Austritten aus den landwirtschaftlichen Genossenschaften zum Ausdruck. Einerseits begrüßte die chinesische Führung die Niederschlagung des konterrevolutionären Aufstands in Ungarn 1956 durch die sowjetische Armee. Andererseits sah Mao aber in Bürokratismus und mangelnder Volksnähe der kommunistischen Parteien die Ursache für Unzufriedenheit. Er rief deshalb im selben Jahr die 100-Blumen-Kampagne ins Leben, die Intellektuelle aufrief, an Missständen Kritik zu üben, um der Partei zu helfen, sich auszurichten. Die Zensur der Presse wurde deutlich gelockert. Erneut rechtfertigte Mao diesen Politikwechsel mit einer Theorie der Widersprüche. Man müsse zwischen Widersprüchen zwischen uns und dem Feind und Widersprüchen innerhalb des Volks unterscheiden. Letztere sollten durch Debatten und Überzeugung, nicht durch diktatorische Maßnahmen bewältigt werden. Allerdings lief die Kampagne aus dem Ruder, da die Kritik am politischen System wesentlich grundsätzlicher ausfiel, als Mao erwartet hatte. Die KP-Führung begann im Spätsommer 1957 mit einer Kampagne gegen Rechtsabweichler. Über 500.000 Menschen wurden verfolgt und teils zur Umerziehung auf das Land verschickt. Das Problem des Bürokratismus der Partei blieb ungelöst. Die Politik des großen Sprungs nach vorn 1958 bis 61 verursachte die erste wirtschaftliche Krise der Volksrepublik. Ein völlig überambitioniertes Industrialisierungsprogramm führte in Verbindung mit Verwaltungschaos nach der Einführung von ländlichen Volkskommunen 1959 zum Einbruch der Agrarproduktion und zu einer Hungersnot mit etwa 15 bis 45 Millionen Toten. Um die Krise zu überwinden, setzte die Parteiführung um Mao Ende 1960 einen zwar sehr späten, aber dafür wirkungsvollen Kurswechsel durch. Sie gab das Dogma auf, dass China als Agrarland kein Getreide importieren dürfe. Die Volkskommunen wurden verkleinert und den Bauern Parzellen zur privaten Nutzung zugestanden, damit sie sich ernähren konnten. Durch Getreideimporte und Einstellung vieler industrieller Projekte konnten die Abgabelasten für die Landbevölkerung gesenkt werden. Bis 1963 ließ die Regierung die Stadtbevölkerung um 28 Millionen Menschen reduzieren und sie auf ihre Herkunftsdörfer verschicken. So konnte der Staat Ausgaben für die sozialstaatliche Versorgung sparen, auf die nur die Stadtbevölkerung ein Anrecht hatte. Durch diese Ausrichtung der Wirtschaft konnte die Versorgungslage stabilisiert und die Überausbeutung der Landwirtschaft zugunsten industrieller Großprojekte beendet werden. Während der Kulturrevolution 1966 bis 1976 erlebte die Volksrepublik China ihre bislang schwerste politische Krise. Mao Zedong wollte die Partei erneut neu ausrichten. Er fürchtete, der sowjetische Revisionismus könne auch auf China übergreifen und zu einer Restauration des Kapitalismus führen. Im Herbst 1966 rief er die Massen sogar zur Rebellion gegen die Machthaber auf dem kapitalistischen Weg innerhalb der Partei auf. In der Folge erlaubte man Studierenden und Arbeitern, unabhängige Rebellenorganisationen zu gründen. Fraktionskämpfe in der Massenbewegung, der Partei und schließlich sogar der Armee führten jedoch in vielen Regionen 1967-68 zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Als im Jahr 1969 ein Grenzkonflikt mit der Sowjetunion zu einem Krieg zu eskalieren drohte, war es Mao selbst, der im Namen der Stabilität die Bewegungen demobilisieren und mit der Einberufung des 9. Parteitags die alte Ordnung restaurieren ließ. Um den sowjetischen Druck auszugleichen, näherte sich China den USA an und konnte so die Blockade des Westens durchbrechen. Als Mao 1976 starb, war die chinesische Gesellschaft dennoch der endlosen Kampagnen und Säuberungen müde. Und das Ansehen der Partei war wegen der Eskalation der Fraktionskämpfe und der vielen Opfer der Kampagnen stark ramponiert. Nach einer Übergangsphase begann die neue Führung um Deng Xiaoping 1978 die Lehren aus dem Scheitern der Kulturrevolution in die Tat umzusetzen. Statt eines dominanten Führers sollte die Partei eine kollektive Führung bekommen. Nach offiziellen Angaben wurden 3,5 Millionen Fehlurteile, die während der Kulturrevolution und anderer Kampagnen gegen Parteikader und Bürger ergangen waren, revidiert und damit viele Opfer rehabilitiert. Unter dem Motto einer sozialistischen Gesetzmäßigkeit wurden das Rechtssystem und innerparteiliche Entscheidungsprozesse stärker formalisiert. mit Massenmobilisierung durch politische Kampagnen sollte Schluss sein. Diese Reformen hatten mit einer Annäherung an ein liberales System der Gewaltenteilung nichts zu tun. Sie stellten vielmehr die Institutionen eines leninistischen Einparteienstaats wieder her. Die Kommunistische Partei Chinas sollte auch durch eine schnellere Entwicklung der Wirtschaft wieder an Legitimation gewinnen. Das stalinistische Modell der Mao-Ära hatte vor allem die Entwicklung der Schwerindustrie voranzutreiben versucht und von den Menschen große materielle Entbehrungen gefordert. Die neue Führung wollte hingegen das Konsumniveau der Bevölkerung erhöhen. Eine Agrarreform zur Steigerung der Produktion, im Zuge derer die Volkskommunen aufgelöst wurden, erwies sich Mitte der 80er Jahre als erfolgreich. Daraufhin ließ die Regierung schrittweise auch in den Städten private Unternehmen zu. Der Preis eines Teils der Waren sollte durch den Markt bestimmt werden. Diese Maßnahmen rechtfertigte die Partei wieder mit der Theorie des Widerspruchs. Der Hauptwiderspruch in der chinesischen Gesellschaft sei nicht, wie Mao fälschlicherweise